Wir haben Gelegenheit zur Diskussion. Es gibt auch ein Raummikrofon mit einem langen Kabel für diejenigen, die eine Frage stellen wollen. Bevor die Diskussion beginnt, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen. Ja, also ich habe nicht nur was zu Marx geschrieben, sondern auch zwei Bände rausgebracht, die sich mit diesen Themen auch sehr intensiv beschäftigen. Die habe ich hier mitgebracht und die gibt es heute zum halben Preis. Leider ist der Preis immer noch hoch, 20 Euro. Einmal Kritik der politischen Philosophie und der andere Band heißt Eigentum, Gesellschaftsvertrag, Staat. Das sind zwei Sammelbände, die sich mit klassischer bürgerlicher Philosophie, mit klassischer politischer Ökonomie beschäftigen, auch mit der neoklassischen Ökonomie, und die kritisieren also sozusagen eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit bürgerlicher Ideologie. Und in dem Zusammenhang, vor allen Dingen im zweiten Band, spielt auch diese anonyme Herrschaft eine große Rolle, weil wir dort einen Text eines frühsowjetischen Theoretikers Isaac Rubin übersetzt haben, der einen wirklich sehr brauchbaren, schon 1923 sehr brauchbaren Text zum marxischen Warenfetisch und zur anonymen sozialen Vermittlung geschrieben hat. Da wird es dann auch Ende nächsten Jahres einen dritten Band zu geben, und der wird dann anonyme Herrschaft auch direkt heißen, und da werden wir dann die verschiedenen Aspekte von anonymer Herrschaft und von der Verarbeitung dieser Kategorie dann auch durchnehmen. Ja, also bei der Krisis oder jetzt Exit-Krisis war es ja früher so, und das würde ich ja auch als großes Verdienst erstmal anrechnen, dass sie so eine Kritik des Arbeiterbewegungsmarxismus formuliert haben. Und die Idee war ja dahinter zu sagen, es gibt so eine Tendenz im Marxismus, die Herrschaft des Werts und des Kapitals auf eine Herrschaft zweier Personengruppen wieder reduziert. Auf der einen Seite haben wir die Kapitalisten, auf der anderen die Arbeiter. Und das ist sozusagen das einzig Wichtige. Und dieser Warentausch und dieser Wert, das ist irgendwie so, ach, das ist nicht so wichtig. Und das ist sozusagen sekundär. Diese Tendenz gibt es in der Tat. Und ich hatte ja Lenin erwähnt. Also bei Lenin ist das ganz extrem. Bei vielen anderen Marxisten auch, zu sagen, der Warentausch ist ja nur Zirkulation, das ist ja sozusagen Oberfläche. Und als Marxist ist man ja Materialist, da geht es um die materielle Produktion, und die findet zwischen Arbeiter und Kapitalist statt. Und es gibt auch eine staatstheoretische Tradition, die sozusagen von dieser Sichtweise aus, also von Lenin aus, Herrschaft eines kleinen Häufleins Milliardäre über die ganze Gesellschaft, wie Lenin sich ausdrückt, dann auch den Staat deutet als bloßes Instrument der herrschenden Klasse. Das macht der Lenin ja schon, macht auch schon Engels. Bei Marx gibt es auch so den einen oder anderen Punkt, wo er sich so ausdrückt. Dass sozusagen so eine Art Manipulationstheorie der Herrschaft da ist. Ne? Also dieser Gedanke, ja, das ist eben deren Instrument, und da wird schön manipuliert. Bei Engels heißt es dann, warum ist das ein Klassenstaat, warum ist der demokratische Staat ein Klassenstaat? Weil es eine Allianz zwischen Regierung und Börse gibt, weil die Börse die Regierung kauft, weil es direkte Beamtenkorruption gibt. Das ist bei Engels in diesem Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staates nachzulesen, und der Lenin betet es nach. Und so ist ja dann auch sehr stark die, sagen wir mal, Staatskritik in Anführungsstrichen vieler Linker, dass die sagen, ja, guck dir das doch an, diese ganze Lobbyarbeit, diese Machenschaften hinter den Kulissen, und da haben wir es doch. Man kann gar nicht leugnen, dass es das alles gibt, aber das ist ja nicht der Zusammenhang mit dem bürgerlichen, der den bürgerlichen Staat zum Klassenstaat macht, sondern, das habe ich Ihnen leider nur so angedeutet, der bürgerliche Staat ist deswegen Klassenstaat, weil er das Privateigentum eines jeden gleichermaßen schützt. Und damit ist er schon Klassenstaat, weil eben dieses Privateigentum natürlich unterschiedlich definiert ist an Produktionsmitteln oder nicht an Produktionsmitteln. Und dazu braucht man gar keine Verschwörungstheorie und gar keinen Personalismus. Um mal auf Kurz zurückzukommen, Kurz hat, nicht nur er, in den 70er Jahren haben das schon andere auch elaborierter gemacht, vor allen Dingen auf der staatstheoretischen Ebene, haben das alles kritisiert und gesagt, also bei euch sieht Herrschaft wieder so aus, Herrschaft einer Person über eine andere, und das ist es nicht. Also Kurz und Co. haben diesen depersonalisierten Charakter von Herrschaft stark in den Vordergrund gerückt. Es gibt auch einen Text von Kurz von 93, der heißt Subjektlose Herrschaft. Der ist insofern problematisch, als dass ich meine, dass er einen falschen Wertbegriff hat. Aber prinzipiell ist sozusagen die Stoßrichtung erstmal da, diesen anonymen Charakter von Herrschaft zu betonen. Was aber bei der Krise damals und heute, glaube ich, auch noch, soweit ich das überhaupt noch verfolge, problematisch war, ist, dass sozusagen dann gesagt wurde, okay, der Wert ist das Wichtige, aber die Klassen sind das Unwichtige. Also es wurde einfach umgedreht, sozusagen diese komische Hierarchie. Und das finde ich problematisch, weil ich ja, was ich so kurz ausgeführt habe, meine, die Tatsache, dass überhaupt der Warentausch die zentrale Form des gesellschaftlichen Stoffwechsels der Produkte ist, kann man nur erklären daraus, dass es eben ein Klassenverhältnis an der Arbeit gibt. Dass es auf der einen Seite Produktionsmittelbesitzer und auf der anderen Nichtbesitzer gibt. Sonst haben wir gar nicht Warentausch als verallgemeinerte Form. Und dass es natürlich immer noch trotz der A-Personal, der anonymen Herrschaft, trotzdem immer noch natürlich den Produktionsprozess gibt, in dem man seinen Willen dem Willen des Kapitalisten unterordnen muss. Natürlich nicht mehr wie in der Sklaverei direkt, für gewisse Zeit nur und so weiter. Und wie gesagt, auch der Kapitalist ist ja abhängig von den Konkurrenzverhältnissen. Aber das existiert immer noch. Und das ist eine kernstrukturelle Bestimmung der Reichtumsform. Sonst kann man das gar nicht erklären. Und bei Kurz und Co. Wird das Klassenverhältnis zu einem drittrangigen Distributionsphänomen, ja, also wenn es darum geht, sozusagen den Reichtum zu verteilen, dann gibt es verschiedene Einkommensklassen, klar und so, aber das ist ja alles empirisch und sekundär auf der Ebene des dritten Mannes ist das Kapital ganz hinten, was ja auch stimmt, dass es das gibt, aber dass im vierten Kapitel des ersten Bandes gar nicht erklärbar ist, warum es überhaupt Kapital gibt und diese Herrschaft des Werts, ohne dass man auf das Klassenverhältnis eingeht, das wird dann gelinde vergessen einfach. Und das meinte ich sozusagen, dass die das eine gegen das andere ausspielen. Diese Klassenherrschaft ist ja keine personale Herrschaft, sondern eine, die über Tausch vermittelt ist im Kapitalismus, die aber dann in der Produktion durchaus personale Elemente enthält. Aber das finde ich, das ist ja kein Rückfall in diesen Arbeiterbewegungsmarxismus. Es ist auch kein Rückfall, dass man sagt, die Arbeiter sind die Guten, weil sie die Ausgebeuteten sind. Das ist ja auch Quatsch. Also da muss man auch gar nicht hin zurück, wenn man das so sieht. War das ungefähr verständlich, was ich meinte? Ich meine, du hast mich ja auch damit beschäftigt, mit der KPD, mit deren personalen Herrschaftsbegriff. Ne? Und das ist ja, man weiß ja, welche fatalen Folgen das hat, wenn man das so sieht. Ne? Wenn man so denkt, dass sozusagen der Kapitalist herrscht, ne, und nicht das Kapital. Und wie schnell das dann in gewisse Formen von unappetitlichen Ideologien Einzug oder zu verknüpfen ist, ne, damit. Warum machst du den Begriff der anonymen Herrschaft so stark? Warum jetzt das Hack der Herrschaft? Weil ich glaube, also die Perspektive ist gerade, oder erste Frage, warum ich glaube, dass man muss die auch mal auf einer Ebene verteidigen, da ist nämlich das Abstrakte wichtig. Und das ist gerade bei dir ganz sehr rausgefallen. Falls du nicht dazu sagst, das kannst du dir vielleicht. Ja, ich habe in der Tat am Anfang bin ich sozusagen auf die Frage gegangen, Herrschaft der Abstraktion bei Marx, und das ist eher nur, das ist eine terminologische Frage. Man kann es von mir aus auch abstrakte Herrschaft nennen. Was ich betonen will, man kann es vielleicht auch auf der ökonomischen Ebene abstrakte und auf der politischen anonyme nennen, wie man will. Dass man tatsächlich ausgehen muss von der Herrschaft der Abstraktion des Werts, dass das sozusagen der Kern der ganzen Angelegenheit ist, der natürlich nur unter gewissen Bedingungen existiert, dieser Wert. Ne? Aber dass es mit dieser Herrschaft der Abstraktion im Wert zu tun hat, die sich dann verselbstständigt zum Geld, zum Kapital und die eine bestimmte politische Form benötigt, damit sie sich reproduzieren kann. Insofern würde ich dem konform gehen, dass es eine abstrakte Herrschaft ist. Ich nenne es anonyme Herrschaft. Mir gefällt der Begriff einfach vielleicht besser. Und man kann diesen Begriff der anonymen Herrschaft auch auf der politischen Ebene gut verwenden, weil es da tatsächlich um depersonalisierte Herrschaft in dem Sinne geht, dass da das Gesetz herrscht. Aber wie gesagt, also ist eine terminologische Frage, da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort war. Darf ich da anschließen? Und ich glaube gar nicht in deinem Sinne, Christoph, die Frage nochmal wiederholen, weil genau das ist mir eigentlich in dem großen Bogen gar nicht klar geworden. Du hast am Anfang erläutert einen Prozess der Abstraktion. und hast es am Ende ja auch nochmal aufgegriffen unter der Formel Herrschaft der Abstraktion. Und jetzt kann man ja sagen, was wir haben im Kapitalismus und vielleicht auch gerade in der Entwicklung des 20. Jahrhunderts oder an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, ist, wie sich die Herrschaft der Abstraktion in abstrakte Herrschaft verwandelt. Ehrlich gesagt, kann ich mit dem Begriff anonyme Herrschaft mehr anfangen, weil ich nicht weiß, was abstrakte Herrschaft ist, sofern Herrschaft immer noch ein Moment bleibt von, ja, wie soll man sagen, Erfahrung, Gewalt, Zwang. Also nochmal anders gesagt, die Fixierung auf personifizierte Herrschaft oder personalisierte Herrschaft funktioniert ja deshalb auch recht einfach, weil sie immer auf eine, und sei es auch nur pseudokonkrete Erfahrung zurückgreifen kann, die in der Regel ja mit Formen unmittelbarer physischer Gewalt zu tun hat. Jetzt hast du ja auch am Ende nochmal gesagt, du behandelst hier wesentlich die ökonomische Ebene. Also zum Beispiel Herrschaft in Familienzusammenhängen oder in was für Verhältnissen auch immer, kommt da nicht vor. Also von einer ökonomischen Ebene zu reden, gleichzeitig aber eben zu sagen, wie ich das ja auch selber so sehen würde, dass genau diese ökonomische Ebene mittlerweile die gesellschaftlichen Verhältnisse vollständig durchdringt, beziehungsweise überhaupt das konstituiert, was ein gesellschaftliches Verhältnis ist, macht es für mich schwer, gewissermaßen auf einer Alltagsebene dann oder in der Alltäglichkeit, also in dem, was wir an konkret gelebter Realität erfahren, sowas wie Herrschaft, abstrakte Herrschaft, so zu verorten, dass, wenn man jetzt nochmal diese beiden Lösungen, die du am Ende vorgeschlagen hast, also dass man sich eben für die kommunistische Lösung entscheidet. Ja, also du hast gesagt, es ist ein schwerer Weg und es macht auch nicht, wie man jetzt hier alleine an der Temperatur sieht, wenig Spaß. Also man kann sich sicher sein, dass Veranstaltungen, die in die andere Richtung gehen, wahrscheinlich in warmen Vereinshäusern stattfinden. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also es gab ja einen anderen Begriff, der eine große Rolle gespielt hat, der Begriff der Vermittlung. Ja? Und der berührt ja auch immer nochmal die Frage der Kritik dieser Verhältnisse. Und du hast ja auch genügend Stellen gehabt, wo du immer wieder darauf verwiesen hast, wie sozusagen aus dem systemischen Zusammenhang selber heraus sich sowas wie personalisierte Herrschaft natürlich allenthalben zeigt und auch Strukturen aufbrechen, die alles andere als erklärbar sind aus einer unmittelbaren Marx-Lektüre oder meinetwegen auch Adorno-Lektüre oder so. Und das, ja, also nochmal zurück, Ausgangsfrage, der Umschlag Herrschaft der Abstraktion zu abstrakter Herrschaft, da entzieht sich mir, was in dem Fall abstrakt als Adjektiv meint. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber Herrschaft der Abstraktion, das ist ja in der Tat, wenn man jetzt erstmal Marx glauben mag, dass innerhalb dieses Tauschaktes oder der materiellen Reproduktion eine Abstraktion den sozialen Zusammenhang hervorbringt oder den Link sozusagen, die gesellschaftliche Einheit der getrennten Arbeiten hervorbringt. Diese Abstraktion, die vorher nicht nötig war in den vorkapitalistischen Gesellschaften, weil das ganz konkret war, dieser gesellschaftliche Zusammenhang. Abstrakte Herrschaft, das ist insofern missverständlich, als man dann sagen könnte, okay, die Herrschaft ist selber abstrakt oder so. Die Herrschaft ist insofern, es herrscht eine Abstraktion, vermittelt über diese ganzen Dinge da, die repräsentieren den Reichtum, dieser Prozess, die Konkurrenz, die ganzen vermittelten Reichtumsformen bis hin zu Profit und Zins und was auch immer. Und insofern wird es vielleicht abstrakt, dass man wenn man das auf der ideologischen Ebene sieht, dass man einfach nicht durchschauen kann, woher kommen denn jetzt diese bestimmten Zwänge? Das sind ja sozusagen, die sind ja, Marx nennt es ja stumme Zwänge. Das ist ja ein schönes Bild. Das sind Zwänge, die führen uns dazu, dass wir morgens aufstehen müssen um 6 Uhr, um zur Arbeit zu gehen, ohne dass uns einer zur Arbeit verhaftet oder sowas, ne? Und mit der Peitsche dahin treibt. Und man kann das natürlich reflektieren, wenn man das begrifflich aufsprengt und rekonstruiert, kann man das ja natürlich sehen. Aber es ist insofern abstrakt, als dass man sagen kann, es ist eben stummer Zwang und kein manifester Zwang. Aber natürlich, es ist nicht die Herrschaft, die abstrakt wird, sondern es ist die Folgen, merken wir ja ganz konkret. Also, dass wir 6 Uhr aufstehen müssen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben an der Aldi-Kasse verbringen müssen. Oder wie Marx das noch ausdrückte, für ihr Leben für einen Linsentopf eintauschen. Also das ist ja auch eine Form von Kapitalismuskritik zu sagen, dass die Menschen sich nicht entfalten können, obwohl es für alle möglich wäre. Und es die Menschen die unsinnigsten Tätigkeiten und stumpfsinnigsten Sachen machen müssen, nur um am Leben zu bleiben. Also die Folgen sind immer natürlich konkret. Es ist im Grunde genommen sind die spürbaren Folgen genauso konkret, als ob einem das Haus über dem Kopf zusammenfällt. Das ist ja auch ein Bild von Marx, wenn man nicht mehr produktiv arbeitet. Ich hatte dieses Beispiel mit den indischen Webern genannt, ne? Die verhungern, ohne dass ihnen einer beispielsweise ihre Fabrik in die Luft gejagt hätte oder sie in die Wüste getrieben hätte, wie die Deutschen das mit den Hereros da gemacht haben, sondern einfach aufgrund des strukturellen Weltmarktzwangs, dass in England billiger produziert wird und sie keine Alternative haben, sich am Leben zu erhalten, zum Beispiel Subsistenzwirtschaft zu betreiben oder sowas. Ne? Also die Folgen sind immer konkret und die sind genauso konkret, als würde einem einer die Knarre an den Kopf halten, aber es macht keiner. Und deswegen ist es natürlich schwerer zu durchschauen. Und es hat natürlich diese Ideologie, die damit zusammenhängt, ist, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieses, du bist verantwortlich für deine Selbsterhaltung, die können ja bis zum gewissen Punkt greifen. Die können so lange greifen, bis die Leute psychisch zusammenbrechen beispielsweise, weil sie diese Mechanismen erstmal nicht durchschauen, obwohl sie natürlich durchschaubar sind. Also die Herrschaft entzieht sich nicht völlig, aber sie ist vermittelt über die Herrschaft einer Abstraktion, aber nicht nur. Der Staat ist ja auch notwendig. Wir haben ja offenbar keine Leute von der marxistischen Gruppe oder GSP heute hier sitzen, die hätten mich schon längst gemaßregelt, dass natürlich das Privateigentum den Staat voraussetzt. Ja, stimmt ja auch, klar. Also selbstverständlich, die Bedingungen, unter denen der Wert herrschen kann, setzt voraus, dass das Privateigentum gesichert ist und dass wenn einer mir das wegnehmen will, er in den Knast kommt. So, ne? Also dieser Zwang ist natürlich auch notwendig, damit überhaupt dieser strukturelle Zwang herrschen kann letztendlich. Ne? Aber bei denen ist es dann manchmal so, den muss man erstmal klar machen, dass da ein Unterschied besteht. Letzten Mittwoch in Bielefeld musste ich einem erstmal klar machen, ne, dass es einen Unterschied zwischen Sklaverei und Lohnarbeit gibt. Obwohl die das eigentlich wissen, glaube ich. Aber weil immer die Gewalt, ne, genau was du gesagt hast, ne, diese Beispiele, die Alltagsbeispiele, die Menschen leben, ach, guck dir das doch mal an, weltweit, unter welcher Gewalt die da existieren müssen und welche Gewalt ausgeübt wird, so kam dann mit der üblichen Art. Ja, natürlich, das gibt es, ist auch, man kann das auch durchaus vermittelt als notwendige Folge kapitalistischer Vergesellschaftung aufzeigen. Aber es ist immer noch was anderes als gewaltvermittelte Aneignung im Feudalismus, in der Sklaverei. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Frage beantwortet habe. Also ich würde sagen, Herrschaft der Abstraktion ist richtig. Man kann es von mir aus auch abstrakte Herrschaft nennen. Aber die hat natürlich immer konkrete Folgen, obwohl es eine Herrschaft tatsächlich einer Struktur ist. Und die benennt Marx ja. Und diese Struktur ist kein Ideenwerk oder so, keine Norm oder so, ne, sondern ist tatsächlich ein soziales Verhältnis, das erstmal jenseits der Köpfe der Menschen existiert, dass die sich dann natürlich auch ideell aneignen. Aber es ist keine Norm. Es ist aber auf der anderen Seite auch keine bloße Gewalt. Es ist eben genau dieses Dritte, das meines Erachtens nur Marx fasst. Der Wert eben, dieses soziale Verhältnis, dieses merkwürdige Verhältnis. Ich weiß nicht, wenn du kannst ja nochmal. Also bis wir alle erfroren sind, frage ich nochmal nach. Der Stumme... Ja, könnt. Wir schwitzen uns hier einen ab. Ja, eine Frage. Dieses Vokabular, was du jetzt entwickelt hast, Praxis, auf der ich entwickle das Gewissen. Und diese große Varianz an Staatenherrschaftsformen wurde erklärt, ist ein Kirchstil. Also wenn man sich zwar anguckt, was für Verteilungsleistungen eine repräsentative Demokratie erbringt, im Vergleich zu Minimalstaaten. Da kann man ja sehen, dass ein Großteil auch des Einkommens dieser Menschen von politischen Entscheidungen abhängt. Und ich finde, das kann man auch benutzen, um diese große Varianz zu erklären. Das lässt sich ja mit so einem Begriff wie Staat erstmal ganz schlecht machen. Ja. Also, und ich denke auch an so Bücher jetzt von den Willibänden oder so, ne? Der Staat ist ein bisschen Ja, also ich habe ja noch nicht mal den Staat abgeleitet, wie es so schön heißt. Ne? Also ich habe ja nur so, sagen wir mal, Hinweise gegeben. Klar, also ich bin ja auf der grundstrukturellen Ebene geblieben, also der Staat im Allgemeinen, wenn man so will, ne? Also der Staat als bürgerlicher Staat im Allgemeinen. Das erklärt natürlich nicht, warum der eine Staat mehr sozialstaatliche Elemente hat als der andere. Das kann das auch gar nicht erklären. Das wollte ich damit auch gar nicht. Das erklärt nur, dass es eine gewisse allgemeine Form geben muss, die auch jeder Sozialstaat haben muss, so bis zu einem gewissen Punkt. Die Varianz ist in der Tat extrem groß. Die Varianz ist ja auch bei den Lohnarbeitsverhältnissen oft ganz groß, was die Rechte betrifft und so weiter. Das kann man natürlich nur erklären, indem man beispielsweise sich konkrete Klassenkämpfe anschaut. Also was Marx da im 8. Kapitel macht, worauf ich hingewiesen habe. Und die Ergebnisse von solchen Kämpfen sind natürlich nicht von vornherein ableitbar oder irgendwie entscheidbar. Ja, also dass man hier ein bisschen mehr Sozialstaat hat als woanders oder umgekehrt, das sind eben, ja, das sind Kräfteverhältnisse in der Tat. Du hast ja zwei Autoren genannt, ich würde auch noch Poulantzas oder so nennen, die da vielleicht mit reinspielen, wo man sagen kann, okay, ich muss mir die Kräfteverhältnisse anschauen zwischen den sozialen Klassen, ich muss mir das Produktivitätslevel in einer bestimmten Konjunktur anschauen. Und also die ganze komplexe Empirie, ne, das kann ich nicht aus diesen begrifflichen Grundstrukturen ableiten, das stimmt. Also insofern kann man diese Varianz nur aus den verschiedenen sozialen Verhältnissen, den konkreten empirischen und den Kämpfen ableiten. Und da ist natürlich dann auch, da spielen dann auch konkrete Entscheidungen eine große Rolle, also politische Umverteilung von Einkommen beispielsweise, Steuererhebung und so. Da kann man die Frage stellen, gibt es da auch wiederum Grenzen der staatlichen Eingriffs? Und das kann man meines Erachtens ganz gut zeigen, dass es die gibt. Aber das sind sozusagen wiederum nur Grenzen, innerhalb deren viel möglich ist. Genauso wie, das bezieht sich ja auch auf diese ganz dürre Bestimmung, die ich da jetzt zum Schluss gegeben habe mit der kritischen Theorie. Die sagen ja auch nicht, aus dem liberalen Kapitalismus entsteht notwendigerweise der Faschismus. So, ne? Dann würde sich fragen, warum es den denn jetzt über ein paar Jahrzehnte geben kann, den liberalen Kapitalismus. Bei denen ist es eher sozusagen ein Potenzial der Menschen, das sozusagen in ihrem Alltag produziert wird, das mal mehr, mal weniger stark sein kann. Das hängt von politischen Konjunkturen ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie offen antisemitisch man sich äußern darf in einer Gesellschaft und so weiter. Insofern ist das natürlich auch nur eine ganz grundlegende Bestimmung. Aber was wichtig ist, das hatte ich vielleicht noch nicht erwähnt, dieser Gedanke, und das ist vielleicht auch ein interessanter Diskussionspunkt, dass diese Charaktermasken sind ja sozusagen äußerliche Zwänge. Ja, du musst das machen, auch wenn du mit der Faust in der Tasche rumläufst, wenn du dich irgendwie am Leben erhalten willst. Aber diese Charaktermasken können natürlich auch zum Charakter werden. Ja, das ist ja das Interessante, das gibt's auch bei Marx, obwohl er keinerlei psychologische Theorie hat. Spricht er beispielsweise von den Kapitalisten als von den Fanatikern der Verwertung des Werts. Ja, das sind die nicht nur, weil sie dazu gezwungen werden von der Konkurrenz, sondern weil sie sozusagen sich in diese Rolle einsozialisieren und tatsächlich eine emotionale Bindung an diese Rolle gewinnen. Ja, genauso wie der Arbeiter, ne, der dann stolz auf Made in Germany ist oder irgend sowas oder sein ganzes Leben eben hart gearbeitet zu haben. Das sind ja auch, da wird sozusagen diese Verhaltensnötigung affirmiert, mit emotionaler Energie besetzt und man macht es sich zu eigen. Man kann sich ja sogar diesen absurden Zweck, das Reichtum um des Reichtums willen angehäuft werden, zum Zweck machen und sagen, Ne? Wenn ich heute 10 Milliarden umgesetzt habe, dann geht's mir gut. So, ne? Das ist mein Ziel. Ne? Da wird sozusagen die äußere Verhaltensnötigung, Charaktermaske, die sozialen Zwänge, werden verinnerlicht und zum Charaktermoment. Und da fängt natürlich das Problem an, für eine linke Kritik auch. Ne? Nicht grundlegend, ne? Weil man sagt, okay, das kommt nicht aus dem natürlichen Charakter der Menschen, sondern aber man hat es mit den Leuten zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Wirtschaftsredakteur einer großen Zeitung gesprochen habt. Ich habe das mal das zweifelhafte Vergnügen gehabt. Das ist kein Vergnügen, so, ne? Mit so einem Hardcore-Neoliberalen zu sprechen. Und da fragt man sich, ja, ich weiß ja, Charaktermaske und so, ne? Aber es ist auch Charakter geworden. Und das ist natürlich ein Problem. Man hat es mit anonymen Strukturen zu tun. Man hat es mit Leuten zu tun, die gezwungen sind, diese Strukturen zu exekutieren, wenn sie sich am Leben erhalten wollen. Man hat es aber auch mit Leuten zu tun, die das dann irgendwann gerne machen. In jeder Hinsicht, in den verschiedensten Varianten. Und da ist dann natürlich, sagen wir mal so, da muss man aufpassen, klar, man muss aufpassen, dass man nicht den Personen das anrechnet, was die Strukturen hervorbringen. Aber das Faktum, dass man es mit widerlichsten Personen zu tun hat, in der herrschenden Klasse und auch in der beherrschten Klasse, was jetzt Affirmation von Herrschaft und Ausbeutung und was auch immer betrifft, das lässt sich ja nicht leugnen. So, das ist vielleicht auch so ein Punkt, das würde der Bourdieu die List der pädagogischen Vernunft nennen, dieser Gedanke, dass etwas sich verinnerlicht durch Habitualisierung und so weiter, das dann aber als Eigenschaft des Menschen erscheint. Diese List der pädagogischen Vernunft ist vielleicht auch eine Grundlage dafür, dass personalisierte Kapitalismuskritik so gut funktioniert, weil die Leute wirklich widerlich sind, ne? So an Herrn Müntefering und ganz klar, die sind wirklich widerlich. Aber was bringt mir das, wenn ich einen Hass auf die entwickle und die Strukturen da nicht sehe, die dazu führen? Also das ist ja sozusagen, da wird es ja dann schon gefährlich, ne? wenn ich mich darauf beschränke. Aber ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ne? Es herrschen anonyme Strukturen, aber die Menschen exekutieren diese Strukturen und machen sich diese Strukturen auch bis zu einem gewissen Punkt zu eigen. Ja. Bitte? Ja, also wie gesagt, ich wäre da nicht festgelegt. Subtile sind sie auf jeden Fall, weil sie eben nicht so erkennbar sind sofort, ne? Weil sie sozusagen, weil sie unsichtbar sind, de facto. Sie sind ja de facto unsichtbar. Ne? Den Wert hat noch kein Mensch gesehen, wird auch niemals einer sehen. Und strukturelle Zwänge kann man auch nicht sehen, sondern man kann nur die Folgen erkennen und dann rückschließen auf die strukturellen Zwänge. Also insofern subtil ist auf jeden Fall auch ein richtiger Begriff dafür. Wäre natürlich, wenn man mit einer konkreten Person gegenübersteht, ist es ja viel einfacher. Ne? Dann sieht man, ja. Was noch fehlt, sind vielleicht Widerstandsperspektiven, nicht eine Flucht vor der Freisetzung. Anzureißen, das kann man ja auch nicht. Ja, Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Ja, also natürlich, also das reicht bestimmt nicht aus, aber ich meine, ich weiß es nicht, also das ist ja das Problem, wo fängt man an, ne? Wenn wir es mit weltwirtschaftlichen Strukturen zu tun haben, mit Global Governance und dem ganzen Kram, wo fängt man denn da an, ne? Das ist ja das Problem für eine linke Praxis. Macht man die ökologische Bewegung, die immer weltweit sozusagen sehr in ist, könnte man das nicht miteinander kurzschließen? Also auch gerade diese Politik, die da gegen Wachstum gemacht wird. Und das haben Sie ja auch angerissen. Sie haben das nicht so genannt, aber Sie haben gesagt, Wert um des Wertes willen und so weiter, immer mehr Tauschwert, mehr Wert. Das ist doch das, was in dieser Wachstumsideologie auch mehr geht. Und das hört man dauernd aus allen Ecken, von allen Parteien, auch die Grünen und die Linken. Ja, klar. Ja, ich würde. Stimmt, das würde ich auch so sehen. Ich würde sogar sagen, dass innerhalb der radikalen Linken dieses Bewusstsein für die ökologische Frage dermaßen unterentwickelt ist, dass es schon manchmal witzig wird. Ne? Also insofern würde ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Aber natürlich ist die faktische Ökologiebewegung dann eben auch nicht systemkritisch. Das müsste man irgendwie verkoppeln. So, ne? Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, als dass man das machen müsste. So, ne? Naja, also da müsste man nochmal drauf eingehen, das ist ein wichtiger Punkt, der auch auf der Homepage von der Roten Roni ist ein ganz guter Text zu finden von Athanasios Karatanassis, den Namen kann man sich gar nicht, man muss sich den Namen merken, von Karatanassis, der einen sehr guten Text geschrieben hat zur kapitalistischen Regulation der Naturverhältnisse. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber kann man unter dem Namen finden auf der Homepage. Und der zeigt auch sehr gut, wie eben diese stofflich indifferente Anhäufung von Geld eine notwendige Zerstörung der ökologischen Grundlagen beinhaltet. Also wie sozusagen die Zerstörung der stofflichen Bedingungen der Produktion einprogrammiert ist in dieses System. Natürlich auch nicht in einem unmittelbaren Sinne. Man kann da natürlich auch hier und dort was machen, klar, aber trotzdem ist diese Produktionsweise eben stofflich indifferent und deswegen ist da sozusagen ein zentrales Problem angelegt. Das muss man auf jeden Fall betonen. Aber wie gesagt, mehr als sagen, dass das ein Problem ist und dass die Ökologiebewegung kapitalismuskritisch werden soll und die kapitalismuskritische Bewegung Ökologie ja für diese Frage eine Sensibilität entwickeln muss, kann ich ja auch nicht. Ja, also du hattest dich noch gewöhnt, oder? Marxische Theorie, die klärt über das Wesen des Kapitalismus und der kapitalistischen Gesellschaftsweise auf. Das gibt ja auch so ein bisschen an dieses Aufklärungsmoment an, so, also wenn man so ein paar Zögler denkt. Also so die ideologisch Befangenen, die gucken sich die Erscheinungen an und dann kommt der Philosoph, der klärt über das wahre Wesen dieser Situation auf, ne, und führt sie ans Licht, also in die Befreiung. Und würdest du auch sagen, das ist eigentlich so die Aufgabe der Theorie, aufklären über das wahre Wesen der Gesellschaftsform? Oder was ist dann die Aufgabe der Theorie? Ja. Also, das ist ja sozusagen der Clou des marxischen Fetischbegriffs und des Ideologiebegriffs, zu zeigen, dass diese Gesellschaft nicht nur sich selbst reproduziert, sondern ihre sachliche Vermittlung zugleich ihr eigenes Legitimationsprogramm, zumindest dafür Material liefert, sage ich mal. Ne? Also diese Verdinglichung der Verhältnisse. Und die zu durchschauen, ist offenbar relativ schwer, weil wenn das einfach wäre, dann gäbe es wahrscheinlich, dann kann man wieder sagen, okay, es ist das Interesse, das sagt ja die marxistische Gruppe immer, das ist Interesse, die haben Interesse daran. Ja, aber warum haben sie ein Interesse daran? Das könnte man dann auch mal fragen. Ne? Für die ist das Interesse der letzte Erklärungspunkt, ne? Der letzte Reduktionspunkt aller Erklärungen. Aber das Interesse kommt ja auch irgendwo her. Vielleicht beispielsweise, weil man tatsächlich denken kann, dass diese Gesellschaft nützlich und natürlich ist. Und das tun offenbar ganz viele Menschen und alternativlos ist. Und das ist etwas, was Marx ja versucht, mit dem wahren Fetisch zu erklären, zu sagen, auf jeder Ebene der Darstellung verrätselt sich diese Gesellschaft sozusagen auf ihrer Oberfläche, wie er das nennt. Ne? Wenn man sich empirisch naiv heranbegibt an die Sache, dann scheint es ewig zu sein, dann scheint es dinglich zu sein und unabschaffbar. Insofern ist die Aufgabe der Theorie, das zu zerstören, diesen Schein. Und dass die Leute selber das Buch in die Hand nehmen oder nicht nur das reicht ja leider nicht aus, vor allen Dingen auch, um es zu verstehen und sich damit beschäftigen, was es mit Kapitalismus auf sich hat. So. Aber das ist ja auch banal so. Das ist ja die Aufgabe der Theorie. Ich meine, wenn du das mit dem Philosophen, der sie hinführt, na, ich würde sagen, die Philosophen haben diese Aufgabe offenbar nicht. Das ist eben Gesellschaftstheorie, würde ich sagen. Es hat vielleicht philosophische Momente und so, aber es ist ja nicht reine Philosophie. Dagegen hat sich der Marx ja auch gewehrt. Das muss eine integrale Gesellschaftstheorie sein, die alle möglichen Aspekte beinhaltet. Ja. Ist das ein Bellen? Also das mit dem der Gesellschaft mit der Produktionshöhe, das war eigentlich der Schlusswort, ne? Ja. Das ist auch eine Meldung. Ach so. Ich habe leider nicht ganz voll, wie ich die Gesellschaft Mit bitte? Gesellschaftsziel, glaube ich. Gesellschaftsziel? Oder? Wie das mit dem Gesellschaftsziel gemeint ist. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was du jetzt meinst. Ja, er auch nicht. Was wir meinen, ne? Gesellschaftlich? Ich auch nicht. Das kann doch schlauer sein. Ja, ich bin mir nicht sicher, worauf beziehst du dich jetzt? Also, auf die gesellschaftliche Revolution nach draußen. Bla, bla, bla, bla. Das hat mich interessiert, weil Gesellschaftsziel und Kapitalismus und Liberalität und sowas, das hat mich sehr interessiert. Also auch wenn ich jetzt relativ wenig irgendwie mitbekommen habe, interessiert mich schon, was da Gesellschaftsziel sein kann. Du meinst also, was sozusagen das Ziel der Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus ist? Oder noch was anderes? Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn du das meinst, dann habe ich das ja versucht zu erläutern. Also, dass es darum geht, im Kapitalismus Wert aufzuhäufen und Profit zu machen und das eben etwas nicht Stoffliches in dem Sinne ist, sondern nur die gegenständliche Repräsentationsform des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Privatproduzenten. Das hat man in der Tasche. Man hat, wenn man Geld in der Tasche hat, die gegenständliche Repräsentation des gesellschaftlichen Zusammenhangs von Privatproduzenten in der Tasche. Und das ist aufgrund der Bedingungen der Vergesellschaftung der Arbeit im Kapitalismus das Ziel, ne, ohne dass einer dieses Ziel vorgegeben hätte, ist sozusagen, das ist einfach das immanente Ziel dieser gesellschaftlichen Reproduktion.